der Verstand bleibt blind, nützt das Auge nicht. Weisheit schweigt, wenn die Dummheit spricht. Um das Fundament der Lüge baut sich keine Wahrheit auf. Unkraut sieht man mit der Wurzel aus. Zum Ruhm führt nie ein Blumenbeet. Ehre kommt zu dem, der aufrecht steht. Auf Knien kriecht man nicht sehr weit. Mit dem Unmut kommt das Leid. Umhals von Schlangen treibt man das Volk an die Klippen. Verführt mit goldenen Äpfeln, geküsst von giftigen Lippen. Doch jede Larve fällt, wenn die Wahrheit rein, dann verschwindet jedes Werk der Lüge. Stein für Stein in heiliger Gewalt, befreit aus goldenen Ketten. Keiner kann sich vor dem Zorn des Volkes retten. Keine Gnade vor den Reuetränen der Dunkelheit. Weiß und mächtig, hohe Lichter strahlen weit. Im Leichtsinn erzogen, den Jüngling lockt ihr Schein. Spuck auf die Väter, auf dein Land, verbrennt dein Heim. Die Blutvergiftung treibt jeder Herzschlag voran. Der Impfstoff verteilt sich, bis sich keiner mehr wehren. In heiliger Gewalt, befreit aus goldenen Ketten. Keiner kann sich vor dem Zorn des Volkes retten. Keine Gnade vor den Reuetränen der Dunkelheit. Weiß und mächtig, hohe Lichter strahlen weit. Wir jagen den Diabolo aus jedem Dorf, aus jeder Stadt. Auch im Herbst fällt wie das allerletzte Blatt. Und die Zukunft trägt Früchte, wenn die Sonne wieder scheint. Das ist nicht nur ein Traum, wenn das Volk wieder weint. Aus goldenen Ketten. Keiner kann sich vor dem Zorn des Volkes retten.